Ich beginne mit der Kolumne aus dem Juni, die unter dem Titel stand Der Minister und das Mädchen und kurzen Prozess mit einem Prozess macht. Was für ein Land, in dem eine Nazi-Bande ein Jahrzehnt lang Morde an Deutschen, Türken und Griechen begehen kann, ohne dass sie gefunden oder auch nur gesucht wird. Das Rätsel zu lösen, braucht es keinen Untersuchungsausschuss und keinen Sitzplatz im Münchner Oberlandesgericht. Ich mache kurzen Prozess und finde die Antwort, auf die der Journalist nicht kommt, in der Zeitung. Dieses Land ist das Land, in dem die Präsidentin der größten NS-Nachfolgeorganisation als Sprecherin für Menschenrechte der größten Fraktion des Bundestags tätig ist. Heute lese ich, dass Erika Steinbachs Gesocks bei seinem diesjährigen Pfingsttreffen vom Präsidenten der Tschechischen Republik verlangt hat, sich für die tschechischen Gräuel an Deutschen zu entschuldigen, wie es Königin Elisabeth gegenüber den Iren getan habe. Als Václav Klaus die Forderung außerordentlich gefühllos und unbelehrbar nannte, der Sozialdemokrat Michael Hasek dem Sprecher der Sudetendeutschen Frechheit, Dummheit und Provokation attestierte und der Kommunist Wojtek Filip von einem Gipfel der Arroganz dieser Organisation sprach, die bis heute nicht begriffen habe, wer den letzten Weltkrieg ausgelöst hat und wie sich daran die Deutschen beteiligt haben, die auf dem Gebiet der damaligen Tschechoslowakei lebten. Was geschah da in diesem Land? Horst Seehofer, Vorsitzender einer in Berlin regierenden Partei, versicherte den Unbelehrbaren, sie haben die uneingeschränkte Solidarität der bayerischen Staatsregierung. Das Land, in dem die Tschechen die Täter sind und Hähnleindeutsche die Opfer, ist das Land, das nach dem 6. Mord an deutschen Türken Mitte 2005 eine Sonderkommission Bosporus einsetzt, weil die deutsche Polizei, auch wenn sie nichts weiß, doch ganz genau weiß, dass, Zitat, die Opfer in Verbindung mit türkischen Drogenhändlern aus den Niederlanden standen. Es ist das Land, in dem die vierte Gewalt, die sogenannten Medien, noch vor der zweiten, der sogenannten Exekutive, und der dritten, der sogenannten Judikative, zuschlägt und den Mord an Theodoros Bulgarides im Juni 2005 mit der Schlagzeile quittiert, eiskalt hingerichtet, das siebte Opfer, Türkenmafia schlug wieder zu. Eben wie die Tschechen in Lidice. Nein, das war einmal nicht das größte Drecksblatt der westlichen Welt, sondern die hundsliberale Münchner Abendzeitung. Es ist das Land, das, wenn es Krieg führen will, sich mit dem Völkerrecht den Arsch abwischt, zum Schutz des Parteienprivilegiers, Privilegs jedoch in vorbildlicher Verfassungstreue 70% des Haushalts der offiziellen Nazi-Partei NPD bestreitet, aus dem Heiligsten, wo man hat, aus Steuermitteln. Es ist das Land, dessen Regierungspartei, die im Europäischen Parlament die konservative EVP-Fraktion lenkt, ihrem ungarischen Freund Viktor Orbán die Fahnenstange hält, indem sie, anders als Sozialdemokraten, Liberale, Grüne, Linke und die EU-Kommission, sich weigert, den Premier für eine Politik abzumahnen, die es Milizen erlaubt, Juden und Roma ans öffentliche Leben zu gehen und jenen Reichsverweser Miklós Horthy zu rehabilitieren, der 400.000 ungarischen Juden den Weg nach Auschwitz gewiesen hat. Dies Land ist das Land, dessen Kanzlerin dem Papst Bergoglio als Gastgeschenk 107 CDs einer Gesamtausgabe des Dirigenten Wilhelm Furtwängler überreicht, einer als Musiker auf der gottbegnadeten Liste der Nazis zumindest problematischen Figur. Es ist das Land, dessen Spitzen der Politik und Gesellschaft alljährlich im August zu sogenannten Richard-Wagner-Festspielen nach Bayreuth pilgern, auf den grünen Hügel zu jenem braunen Haus, dessen Prinzipalin Winifred Wagner ihrem Führer die Treue hielt bis in den Tod, 1980, vor und nach welchem ihre Söhne Wolfgang und Wieland den Rummel fortsetzten, ohne sich ihrer Liebe zu Onkel Wolf, so nannten sie Hitler, je zu schämen. Unschuldige Kinder, sie waren 1945 immerhin 28 und 26 Jahre alt und erwachsen genug in der Reichskanzlei, um die Wette zu intrigieren. Der in Bayreuth von 1933 bis 1944 meistbeschäftigte Dirigent hieß übrigens, na, richtig. Dies ist das Land, in dem ein Intendant eine Inszenierung von Wagners Tannhäusern nach der Premiere absetzt, weil sich einige Zuschauer über den Venusberg als Hort des Nazismus so echauffierten, dass sie behaupteten, sie hätten sich in ärztliche Betreuung begeben müssen. Das kam sogar dem Spiegel, sonst stets dabei, wenn es alte Kameraden wie Heidegger, Kiesinger, Walser zu verteidigen gilt, etwas übertrieben vor. Und er schrieb, die Deutschen haben in ihrer jüngeren Geschichte 6 Millionen Juden umgebracht, aber wenn sie im Jahr 2013 auf einer Opernbühne daran erinnert werden, rufen sie nach dem Onkel Doktor. Was immer Wagners Musik taugen mag, die Eierkuchensentimentalität, mit der dieses Gedudel angemacht ist, das Pathos aus Sachsen und der Trutzke Krach, der sich als Rassenstolz ausgegeben hat, eine der Kriegsursachen, wie Tucholsky schrieb, um sie geht es ein ganzes Wagnerjahr nicht. Der Anteil der Wagnerianer, die auf ihrem Pilgerzug nach Bayreuth der Bitte entsprechen könnten, auch nur händchenklein auf dem Kamm zu blasen, würde an der 5%-Hürde scheitern. In diesem Land, dessen staatlich kontrollierter Rundfunk Wagners weihevolle Welten in 31 Folgen feiert, haben Politiker wie Otto Schilly und Hans-Peter Friedrich, Polizisten mit Knüppel und Polizisten mit Abhörknopf im Ohr, jedes Attentat, bevor sie dafür noch den Islamisten hatten, Linken untergeschoben. Und wenn es zufällig aufgeflogen war, dass es Nazis waren, die Täter in Extremisten umgetauft, damit der Unterschied zwischen linker Gewalt, die sich an Mitgliedern der herrschenden Klasse und ihrem Personal vergreift, und Rechter, die arme Teufel mit Sprengsätzen, wie auf dem Oktoberfest 1980 mit 13 Toten und 211 Verletzten, oder ferngezündeten Nagelbomben, wie 2004 vor einem Friseurgeschäft in Köln mit 22 Verletzten, 4 davon schwer, umbringt, nicht öffentlich wird. In diesem Land ist der Dolus der kommandierenden Sicherheitsminister alles andere als ein Eventualis, sondern böser Vorsatz. Das Erste, was dem Bundesinnenminister einfiel, als Mann, und darin waren er und seine Leute nun wirklich nicht schuld, die Morde des nationalsozialistischen Untergrunds entdeckt und die Beate Z. verhaftet hatte, war der weitere Ausbau des polizeistaatlichen Apparats zur Verfolgung von Extremisten, zu denen Hans-Peter Friedrich und die seinen vor allem anderen Demonstranten zählen, die den braunen Bataillonen und den beamteten Sympathisanten, die ihnen die Straße freiräumen, in die Quere kommen. Es war die in diesem Land ungelesene, doch aus gutem Grund höchst verehrte Neue Zürcher Zeitung, die zum Beginn des Prozesses gegen Beate Z. und andere zu bedenken gab, Zitat, zentral ist, dass in München nicht Deutschland auf der Anklagebank sitzt, sondern der gewalttätige deutsche Rechtsextremismus. Medien, Politik und Öffentlichkeit bekunden täglich ihre Abscheu und diese Bekundung ist ehrlich, gelassen und wuchtig. Schon einmal war die Neue Zürcher Zeitung so besonnen, am 18. Mai 1933, dem Tag nach der Reichstagsrede des Führers. Zitat, in einfacher, volkstümlicher Darstellung fasste der Redner die deutschen Beschwerden zusammen. Durchaus parlamentarisch im Ton zeigte die Rede das Bestreben, ihre Sätze durch Argumente zu untermauern. Vor allem werden die friedlichen Absichten Deutschlands hervorgehoben. Zitat Ende. Ja, so ist sie, die Bourgeoisie. Ich neige zu weniger Besonnenheit. Ein Prozess gegen deutschen Rechtsextremismus, bei dem die Anklagebank nicht mit Hans-Peter Friedrich und seinen Leuten besetzt ist, kann mir gestohlen bleiben. An Enthüllungen wie der, dass die Angeklagte Z. sich beim Gefängnisfriseur die Haare hat färben lassen, bin ich nicht interessiert.